Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Wir bringen Ihnen Nachrichten und anschließend eine Erklärung von Bundeskanzler Adenauer. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt hat die sowjetzonalen Willkürmaßnahmen, mit denen den Bürgern Ostberlins und der Sowjetzone der Zugang nach West-Berlin praktisch versperrt worden ist, vor der Weltöffentlichkeit als ein empörendes Unrecht gebrandmarkt. In einer Sondersitzung des Abgeordnetenhauses, die von RIAS direkt übertragen wurde, betonte der regierende Bürgermeister, dass aufgrund der Maßnahmen des Ulbricht-Regimes mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrmauer eines Konzentrationslagers gezogen werde. Mit Billigung der Warschauer Paktstaaten verschärfe Pankow die Lage um Berlin und setze sich erneut über rechtliche Bindungen und Gebote der Menschlichkeit hinweg. Der Senat von Berlin erhebe vor aller Welt Anklage gegen die widerrechtlichen und unmenschlichen Maßnahmen der Spalter Deutschlands, der Bedrücker Ost-Berlins und der Bedroher West-Berlins, betonte Willy Brandt. Er stellte sodann nochmals fest, dass durch die grundlegenden Vereinbarungen der vier Großmächte ganz Berlin als ein selbstständiges Besatzungs- und Verwaltungsgebiet gebildet worden ist. Die Behauptung der Zonenmachthaber, Berlin sei seinerzeit zur sowjetischen Besatzungszone geschlagen worden, werde durch den eindeutigen Wortlaut entsprechender Dokumente widerlegt. Aus ihnen ergebe sich klar und eindeutig, dass West-Berlin niemals Bestandteil der sowjetischen Besatzungszone gewesen ist und dass demzufolge die Zonenmachthaber keinerlei Befugnisse in Berlin besitzen. Nach den genannten Abkommen sollte Berlin einheitlich verwaltet werden, ein freier Verkehr innerhalb der Stadt war selbstverständlicher Inhalt dieser Vereinbarungen. Berlins regierender Bürgermeister verwies angesichts der Abriegelungsmaßnahmen auf die Charta der Menschenrechte der Vereinten Nationen, wonach jedem Menschen das Recht zusteht, seinen Wohnsitz frei innerhalb seines Staates zu wählen, und er weiter die Berechtigung hat, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, sowie in sein Land zurückzukehren. Durch die Förderung der Abschnürungsmaßnahmen zwischen dem sowjetischen Besatzungsgebiet und Berlin habe die Sowjetunion als Mitgliedstaat der Vereinten Nationen krass gegen die UN-Charta der Menschenrechte verstoßen. Mit allem Nachdruck stellte Berlins regierender Bürgermeister fest, dass nicht West-Berlin die Ursache ist, wenn die Welt heute erneut in Unruhe versetzt wird. Die Störenfriede sitzen jenseits des Brandenburger Tores, betont Willy Brandt. Für die Verschärfung der Situation seien allein diejenigen verantwortlich, die die willkürlichen Abschnürungsmaßnahmen erlassen haben. West-Berlin sei heute noch mehr als gestern die einzige normale Stadt hinter dem eisernen Vorhang und sie werde es bleiben. Der regierende Bürgermeister forderte die Bevölkerung auf, angesichts der neuen Entwicklung noch enger als bisher zusammenzustehen. Er sagte, der Senat habe Maßnahmen getroffen, die im Interesse der öffentlichen Ordnung erforderlich seien. Die Bevölkerung bat der regierende Bürgermeister, bei der Empörung, die alle Vereine, Besonnenheit zu zeigen. Unüberlegte Handlungen helfen nicht unserer Stadt und auch nicht unseren Landsleuten, sagte er. Der Weltöffentlichkeit rief Brandt zu, dass es mit Protesten allein angesichts der Willkürmaßnahmen der Sowjetzonenregierung nunmehr kein Bewenden haben dürfe. Der regierende Bürgermeister Willy Brandt hatte bereits heute Mittag mit den Kommandanten der drei Westmächte in Berlin die Notwendigkeit energischer Schritte auf hoher Ebene als Antwort auf die sowjetischen Willkürmaßnahmen erörtert. Die Abriegelung West-Berlins für die Bürger Ost-Berlins und der Sowjetzone war heute Nacht mit einer Erklärung sämtlicher Staaten des Warschauer Paktes und einer Bekanntmachung der Zonenregierung verkündet worden. Man habe der DDR empfohlen, so heißt es in der Erklärung der Ostblockstaaten, an der Grenze nach West-Berlin eine Ordnung einzuführen, die eine zuverlässige Bewachung und wirksame Kontrollen rings um das Stadtgebiet gewährleiste. Begründet wurden diese Sperrmaßnahmen mit der Behauptung, von West-Berlin gehe eine Wühltätigkeit gegen die sozialistischen Länder aus. Die Aktion schaffe zwar für die Bevölkerung gewisse Unbequemlichkeiten, Schuld aber hätten allein die Westmächte und die Bundesrepublik. Die Zonenregierung stellt in ihrer Bekanntmachung ähnliche Behauptungen auf. In beiden Erklärungen wird ausdrücklich betont, dass der Reiseverkehr zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik von den sowjetzonalen Maßnahmen nicht betroffen wird und West-Berliner ebenso unbehindert in die Bundesrepublik und zurückreisen können wie Bürger der Bundesrepublik nach West-Berlin. Der Interzonenverkehr verläuft dementsprechend normal. Die Absperraktion wurde heute Nacht von einem umfangreichen Aufgebot sowjetzonaler Truppen und Polizei eingeleitet. Sämtliche 80 Grenzübergänge sind abgeriegelt. Der durchgehende S- und U-Bahn-Verkehr zwischen beiden Teilen Berlins ist zum größten Teil unterbrochen. Lediglich 13 Übergänge nach Ost-Berlin sollen nach Angaben der Zonenregierung künftig weiter offen bleiben. Bürger Mitteldeutschlands und Ost-Berlins sollen West-Berlin nur noch betreten dürfen, wenn sie von ihren zuständigen Volkspolizeikreisämtern oder Inspektionen einen Passierschein erhalten haben. Den Grenzgängern aus Ost-Berlin und der Zone wurde es offiziell verboten, weiter in West-Berlin zu arbeiten. Bürger der Bundesrepublik sollen nach wie vor mit einem Passierschein nach Ost-Berlin fahren dürfen. Die Zonenbehörden erklärten, das Betreten des Ostsektors werde auch friedlichen Bürgern West-Berlins gegen Vorlage des Personalausweises gestattet. An den 13 Übergangsstellen, die noch geöffnet sind, aber erheblich schärfer als bisher kontrolliert werden, durften in den Vormittagsstunden auch zahlreiche West-Berliner in Richtung Ostsektor passieren. Das Bild an den Sektoren und Zonengrenzen West-Berlins wird durch ein Massenaufgebot an schwer bewaffneten Volkspolizisten und Zonensoldaten, durch Stacheldrahtverhaue, spanische Reiter sowie Panzer und Panzerspähwagen gekennzeichnet. Im Ostsektor der Stadt haben sich an den Sektorenübergängen wurden teilweise niedergeschrien. An einigen Übergängen hat die Volkspolizei die Ausweiskontrollen für West-Berliner, die den Ostsektor der Stadt betreten wollen, bis zu 200 Meter in den Sowjetsektor hinein verlegt. Am Ostberliner Innenministerium in der Nähe der Friedrichstraße und an der Sowjetbotschaft unter den Linden sind besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Zwischen beiden Gebäuden wurden Panzerspähwagen stationiert. In der Anordnung der Zonenbehörden wurde hinsichtlich des internationalen Fernverkehrs und des Verkehrs zwischen Berlin und der Bundesrepublik mitgeteilt, die Züge würden nach dem bisher üblichen Fahrplan verkehren. Die Interzonenzüge halten wie bisher auch auf dem Bahnhof Zoo. Der Bruch des Viermächte-Statuts durch die sowjetzonalen Willkürmaßnahmen hat in der gesamten freien Welt Abscheu und Empörung ausgelöst. Staatssekretär T. Diek vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen erklärte, das Vorgehen der Zonenregierung beweise, wie sehr der Ostblock die allgemeine politische Situation verschärfe. Durch die neuen Schritte Pankows seien auch die Westmächte angesprochen. Sie müssten, so forderte T. Diek, alle Maßnahmen treffen, um den jetzt eingetretenen Zustand zu beseitigen. Die gleiche Forderung erhob der SPD-Vorstand, der erklärte, das erste Wort zu den neuen Rechtsbrüchen stehe den Westmächten zu. Ein Sprecher der CDU-CSU nannte die Sperrmaßnahmen einen ungeheuerlichen Vorgang. Die FDP betonte ebenfalls, die sogenannte DDR entlarve sich mit diesen Maßnahmen vor aller Welt als Nachfolger des Hitler-Regimes auf deutschem Boden. Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Gradl sagte, die neuen Maßnahmen Pankows müssten als ein Spiel mit dem Feuer angesehen werden. Bundeskanzler Adenauer konferierte heute Nachmittag in Bonn mit Bundesaußenminister von Brentano und dem CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Krone über die Situation in Berlin. Zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der drei Westmächte wurden Fühlungnahmen eingeleitet. Der amerikanische Außenminister Rusk bezeichnete die Sowjetzonenmaßnahmen als eine flagrante Verletzung des Rechts auf freien Verkehr in ganz Berlin. Beschränkungen des Verkehrs zwischen Ostdeutschland und Berlin, so betonte Rusk, stünden in direktem Widerspruch zu dem Vier-Mächte-Abkommen, das am 20. Juni 1949 in Paris getroffen wurde. Gegen diese Verletzungen bestehender Vereinbarungen würden die drei Westmächte in Moskau schärfsten Protest erheben. In politischen Kreisen Londons haben die östlichen Maßnahmen starke Besorgnisse ausgelöst. Premierminister Macmillan und Außenminister Lord Hume wurden während des ganzen Tages telefonisch über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Durch die Maßnahmen Pankows, so wurde in politischen Kreisen der britischen Hauptstadt erklärt, sei das Sicherheitsventil geschlossen worden, das den Bewohnern Mitteldeutschlands bisher die Möglichkeit gegeben habe, sich dem Druck der östlichen Seite zu entziehen. Auch in Paris war die Entwicklung in Berlin bereits am Vormittag Hauptgesprächsthema. Ebenso wie in London gab man in politischen Kreisen der Besorgnis über die Vorgänge Ausdruck. Berlin hörten Sie Nachrichten, gesprochen von Eberhard Matusch. Die zweiten Abendnachrichten bringen wir Sonn- und Feiertags über RIAS 1 um 22 Uhr, über RIAS 2 um 22.30 Uhr. Es ist jetzt 19.24 Uhr. Im Blickpunkt Berlin. Hier meldet sich wieder der Zeitfunk mit einer Erklärung von Bundeskanzler Dr. Adenauer und einer kurzen Skizze des heutigen Tages. Die rigorosen Sperrmaßnahmen der Volkspolizei und der Nationalen Volksarmee haben eine ernste Lage geschaffen. Vor wenigen Minuten gab Bundeskanzler Dr. Adenauer in Bonn folgende Erklärung zur Berliner Situation ab. Die Machthaber der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht damit begonnen, unter offenem Bruch der Vier-Mächte-Vereinbarungen West-Berlin von seiner Umgebung abzuriegeln. Diese Maßnahme ist getroffen worden, weil das der mitteldeutschen Bevölkerung von einer auswärtigen Macht aufgezwungene Regime der inneren Schwierigkeiten in seinem Machtbereich nicht mehr Herr wurde. Die übrigen Ostblockstaaten haben von dem Zonenregime verlangt, diesen Zustand seiner Schwäche und Unsicherheit zu beseitigen. Der gesamten Weltöffentlichkeit wurde durch die Massenflucht aus der Zone tagtäglich gezeigt, unter welchem Druck die Bewohner der Sowjetzone stehen und dass ihnen kein Recht gewährt wird. Durch die Willkür des Pankower Regimes ist eine ernste Situation heraufbeschworen worden. Im Verein mit unseren Alliierten werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Die Bundesregierung bittet alle Deutschen, auf diese Maßnahmen zu vertrauen. Es ist das Gebot der Stunde, in Festigkeit, aber auch in Ruhe, der Herausforderung des Ostens zu begegnen und nichts zu unternehmen, was die Lage nur erschweren, aber nicht verbessern kann. Mit den Deutschen in der Sowjetzone und in Ost-Berlin fühlen wir uns nach wie vor aus Ängste verbunden. Sie sind und bleiben Deutsche, unsere deutschen Brüder und Schwestern. Die Bundesregierung hält an dem Ziel der deutschen Einheit in Freiheit unverrückbar fest. Bei der Bedeutung des Vorgangs habe ich den Außenminister gebeten, die ausländischen Regierungen durch die deutschen Vertretungen unterrichten zu lassen. Sie hörten eine Erklärung von Bundeskanzler Dr. Adenauer, die er soeben in Bonn zur Berliner Situation abgab. Versuchen wir noch einmal in wenigen Stichworten die Entwicklung dieses 13. August wiederzugeben. Auch am Potsdamer Platz hat sich das Bild gegenüber heute Morgen kaum verändert. Höchstens, dass man sagen kann, die Absperrarbeiten sind fortgeschritten. Man sieht nur noch einige Volkspolizisten in Arbeitskleidung die letzten Stacheldrahte ziehen, um die Betonpfähle, die hier in doppelter Reihe um das ehemalige Gelände des Birolinerhauses gezogen wurden. Dieses Gelände, jetzt von Unkraut überwuchert, in diesem Unkraut stationiert. Ich kann es nur sehen, wenn ich hier auf das Geländer steige, ein MG-Posten mit Schussrichtung in den Westsektor. Außerdem ist der Potsdamer Platz, außer dass die Straße aufgerissen wurde, die Ebertstraße sogar noch gesichert, durch Stacheldraht, der hier rostig, wirr über die Straße gespannt ist. Außerdem wurden noch Barrieren errichtet. Wenn ich in die Leipziger Straße hinunterblicke, sehe ich genau wie hier auf der westlichen Seite eine Ansammlung von Menschen. Sie mögen etwa 300 Meter weiter zurückstehen. Auch sie werden wahrscheinlich nicht durchgelassen hier zum Potsdamer Platz. Die einzelnen Abschnitte an den Stacheldrahtbarrieren, die die Sektorengrenze beherrschen, boten ein unterschiedliches Bild. Im Norden Berlins patrouillieren auf der östlichen Seite der Sektorengrenze Panzerspähwagen. Maschinengewehrnester beherrschen verschiedene Straßenzüge. An mehreren Teilen der Sektorengrenze im Süden der Stadt treten die Einheiten der Volkspolizei und der Nationalen Volksarmee nicht überall so in den Vordergrund. Hier ist ein kurzer Bericht, der Ihnen in dieser Chronik vom Tage die Situation von heute Mittag an den Zonen- und Sektorengrenzen schildern soll. Ein Westberliner, der vor kurzem aus Ostberlin zurückkam, gibt uns folgende Schilderung. Sie kommen gerade aus dem Ostsektor. Ja. Unter den Linden marschierten Kampfgruppen auf, auch weibliche. Am Alexanderplatz stehen große, diskutierende Menschenmengen. Die Eberswalder Straße ist von der Schönhauser Allee abgesperrt. Auch dort stehen diskutierende Menschenmengen, und zwar in ziemlich größeren Mengen. Es sind schätzungshalber in einer Gruppe ungefähr 100 bis 150 Menschen zusammen. Die Volkspolizei steht dabei, verhält sich aber ruhig und anscheinend abwartend. Unter den Linden sind die Charlottenstraße und die Universitätsstraße durch Kampfgruppen vollständig abgeriegelt. Da kommt also, sie können überhaupt nicht rein in diese Straßen. Aha. Da sind unter anderem sind da Banken und es ist große DR-Reisebüros. In die Straßen kommen sie gar nicht mehr rein. Vollständig abgeriegelt. Ja, das sind die Straßen, die zur Grenze führen, zur Sektorengrenze. Nein, die sind direkt im Sektor drin. Die haben geht vom Unteren Linden zum Beispiel Richtung Friedrichstraße. Ja. Das ist eine kleinere Querstraße. Sagen Sie, wie verhielten sich die Gruppen? Sie sagten, es waren ziemliche Menschenansammlungen auf dem Alexanderplatz. Also einigermaßen ruhig. Diskutierten, über was diskutierten Sie nun? Ja, bin ich nur vorbeigefahren. Ich bin nur da nicht großartig weiter stehen geblieben. Ja. Heute Morgen erreichten uns Meldungen, dass auf dem Bahnhof Friedrichstraße und überhaupt in Ostberlin ein ziemliches Verkehrschaos herrschen sollte. Haben Sie wo die Menschenmengen stehen, da ist etwas Chaos, man kommt da schlecht vorwärts, aber die Volkspolizei bemüht sich, den Verkehr einigermaßen reibungslos abzuwickeln. Also ich habe es erlebt, auch an der Sektorengrenze, dass die Kontrollen der Westberliner, es sind ja viele, die rüberfahren und auch zurückkommen, dass die einigermaßen reibungslos abgewickelt werden. Die gucken in den Kofferräumen, aber auf den Ausweisen wollen sie bloß ganz kurz sehen, sie gucken sich weiter nach Namen und so weiter, das haben sie nicht getan. In der Nähe der Sektorengrenzen, oben am Gleimtunnel zum Beispiel. Der Gleimtunnel war ja bisher immer schon gesperrt. Man konnte noch ziemlich ranfahren zum Gleimtunnel. Kommen Sie gar nicht mehr ran. Also 2 bis 3 Querstraßen im Sektor drinne ist abgesperrt für den durchgehenden Fahrzeugverkehr. Wie sieht der Zonenrundfunk den heutigen Tag? Sie hören den SED-Chefkommentator Karl Eduard von Schnitzler. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen, meine Hörerinnen und Hörer. Herrschaften, seid nicht so laut. Die Bürger schlafen noch. Das rief heute früh um 6 der Diensthabende am Kontrollpunkt Sonnenallee, als 5 junge Westberliner ihre Ausweise vorgezeigt hatten und dann mit ihren Fahrrädern ungehindert und fröhlich weiterfuhren, um an unserem Müggelsee ihren Sonntag zu verbringen. Ein anderer Volkspolizist harkte derweil vor dem Wachhäuschen den Weg. Unsensationell. Dieses Wort kennzeichnet wohl am besten die Maßnahmen, die wir in Übereinstimmung mit den anderen Staaten des Warschauer Pakts heute Nacht ergriffen haben. Grenzgänger, die auch heute in West-Berlin arbeiten wollten, nahmen davon Abstand und werden sich morgen eine anständige Arbeit suchen. Bei uns natürlich. In Schönefeld brauchte aus dem Leipziger D-Zug zum ersten Mal keiner herausgeholt und wieder nach Hause geschickt zu werden, der sich hatte verrückt machen lassen. Die West-Berliner fuhren wie bisher durch unseren Sektor mit unserer billigen S-Bahn und U-Bahn. Am Bahnhof Friedrichstraße setzten sich ein paar Leute mit viel Gepäck und etwas bedepperten Mienen in den Zug, der sie wieder nach Hause brachte, in Wohnungen, die nun dummerweise allerdings leer sind, weil diese neunmal Klugen ihre Radios, Fernsehgeräte, Kühlschränke und Möbel verkauft hatten, bevor sie sich als arme, versklavte Flüchtlinge auf den Weg nach West-Berlin gemacht hatten. Pech sowas. Wir wissen sehr wohl, dass mit unseren notwendig gewordenen Maßnahmen für unsere Bevölkerung gewisse Unbequemlichkeiten verbunden sind. Wenngleich diese Maßnahmen nicht zu ihrer Schikane, sondern zu ihrem Schutz ergriffen wurden. Wir haben lange genug gewarnt, Vorschläge und Verhandlungsangebote gemacht und Geduld gehabt. Diese Geduld ist jetzt zu Ende, weil es uns mit dem Frieden in Berlin, in Deutschland und der Welt ernst ist. Dazu kein Kommentar. Sie hörten den SED-Kommentator Karl Eduard von Schnitzler mit seiner Version von der Lage in Berlin. Meine Damen und Herren, der Zeitfunk meldet sich mit weiteren Berichten im Laufe des Abendprogramms wieder.